Sie hören aktuell das Radio Blau Magazin am Abend. Radio ist ein wichtiger Teil im Leben der Menschen. Das Besondere ist, dass sie alle sehr intelligent sind und immer das versuchen umzusetzen, was wir ihnen sagen. Sie haben uns ausbluten lassen, diese Schweine. Sie haben alles genommen, was wir hatten. Sie wissen, im alten Rom hat man gesagt, Mundus vel decipi. Die Welt will beschissen werden. Sie wird durch Inhalte zusammengehalten und nicht durch Show. Das ist ja die Höhe, die typischen Anwürfe eines unverbesserlichen Reaktionärs, der sogar das Licht der Sonne verleugnen würde. Ja, die neue Welt lockt und ruft uns. Sie hören aktuell das Radio Blau Magazin am Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch heute an diesem Freitag, dem 27. November. Und ausnahmsweise bin ich an diesem Freitag mal nicht ganz alleine hier im Studio von aktuell, sondern die Radiotrinkerin oder Lost Mistakes. In welcher Position bist du denn jetzt hier, Hilmar? Ich bin anonym im Studio. Ganz anonym. Persönlich anwesend. Ja, ich dachte schon, ich muss den aktuellen Jingle heute singen. Das wäre meine Aufgabe. Aber nein, ich möchte eine Band vorstellen, die gerade heute ihre erste Vinylplatte, nee, nicht die erste Vinylplatte, sondern die erste Vinyl 12-Zoll-Platte veröffentlicht, nämlich die Band Spröde Lippen aus Bremen. Und Katja, du kennst die auch, oder? Ja, ich kenne die auch. Also ich habe sie kennen und lieben gelernt. Und zwar, ich denke mal, das war so vor gut einem Jahr im Zorro. Da haben sie als erstes gespielt. Und ich glaube, die meisten Leute, die an diesem Abend bei dem Konzert waren, die haben die gar nicht gehört irgendwie so. Obwohl das so eine tolle Band ist. Und ja, vielleicht kann man da so für den Einstieg auch mal was so von den alten Sachen Ja, die waren auch spielen. Sehr gut, die alten Sachen. Ja, das erste Lied von Spröde Lippen, was ich da gehört habe. Und danach können wir ja vielleicht nochmal ein bisschen was zu dem neuen Album erzählen. Ja, das ist ein Klassiker auf jeden Fall. Genau. So, also aktuell startet heute mit einer kleinen Einführung zu den Spröden Lippen und ihrem neuen Album. Und für den Rest der Sendung gibt's natürlich wie gewohnt auch die Veranstaltungstipps für heute und eigentlich so ziemlich das ganze Wochenende. Und dann noch einen Beitrag, ein Interview über Haus Bartleby. Seid also gespannt. Jetzt für den Einstieg, wie gesagt, ein älteres Lied von Spröde Lippen. Und zwar... Es lebt. Es lebt, ganz genau. We'll be right back. Das war Es lebt von der CD-Veröffentlichung, glaube ich, von Sprödelippen, oder war es auf der Single drauf? Ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls heute wollen wir die neue Platte ja vorstellen. Die heißt nämlich Nicht schneller, nur lauter und ist in Bremen auf dem Latenz-Label erschienen. Genau heute nämlich, deswegen stellen wir sie auch vor. Also falls ihr zufällig in Bremen seid, dann könnt ihr auch noch schnell hingehen in die Belle Etage in Bremen. Da ist heute das Record-Release-Konzert. Die Band war zeitweilig ja personell auch in Leipzig ansässig, glaube ich. Deswegen haben sie zeitweilig auch oft hier gespielt. Hier und in Jena und in Chemnitz und was hier alles für Metropolen gibt. Jetzt spielen wir aber was von der neuen Platte. Nicht schneller, nur lauter. Die Band Spröde Lippen das Lied Trops vielleicht, oder? Ja, Trops. Ja, Trops kommt jetzt. Weißt, was los ist, dann hörst du die Veranstaltungstipps. Und dann weißt du, was los ist. Heute Abend, da soll wohl irgendwas stattfinden. Da müssen wir unbedingt hingucken. Veranstaltungstipps aktuell auf Radio Blau. Ja, heute Abend, da müsst ihr euch jetzt mal ganz schnell beeilen, denn um 19.30 Uhr, da fängt eine Podiumsdiskussion im Coney Island an, die da lautet Politik versus Musik, und zwar findet da statt der erste Teil davon, das wird nämlich dreimal stattfinden in der nächsten Zeit. Worum geht's da eigentlich? Also, sie wollen diskutieren, über das Problem zwischen dem Druck der Agenturen, der kommerziellen Notwendigkeit eines professionalisierten Kulturalltags zu stehen und auf der anderen Seite dem eigenen politischen und kulturellen Anspruch ausleben und gestalten zu wollen. Und darüber wollen heute Abend diskutieren im Coney Island Suki, Wolfgang Wendland von den Kassierern und Mike Weichert von Heaven Shall Burn sowie einer Vertreterin des Coney Islands. Moderiert wird diese Podiumsdiskussion von Kerstin Kreter, einer Popkulturjournalistin, die unter anderem für die Specs tätig ist und Sängerin der Band Dr. Rella. Also macht euch auf ins Coney Island, 19.30 Uhr geht's da los. ja, weiterhin zu empfehlen für den heutigen Abend. In der NATO ab 20 Uhr Mama Rainbow und The China Monologues. Worum geht's da? Fan Popo ist wohl Chinas oder Chinas engagiertester Queer-Aktivist. In Mama Rainbow lässt er die Mütter von homosexuellen Kindern zu Wort kommen, die sich Sorgen, aber auch Unterstützung bieten. The China Monologues begleitet eine Gruppe von Theatermachern, die Chinas Erstaufführung von Die Vaginan-Monologe vorbereiten. Anschließend wird es noch ein Gespräch geben mit Steen de Klerk, Mitglied des Beijing Queer Film Festivals und Produzent des LGBT Webcast Queer Comrades. Also 20 Uhr in der NATO. Für den heutigen Abend als erste Konzertempfehlung gebe ich euch auf den Weg ein Konzert im Bandhaus Leipzig, das da 21 Uhr beginnen wird und umrahmt oder im Nachgang wird es natürlich noch ein DJ-Team geben, das da auflegt. Und zwar das Konzert von The Foreign Resort, Lament und Dividing Lines. Und Dividing Lines werden da einen Album-Release haben. Also macht euch auf ins Bandhaus Leipzig ab 21 Uhr. So, dann noch eine Konzertempfehlung von Nightfall, nämlich wie vorhin schon erwähnt, Antyra, Epic Metal Band aus Leipzig im UT Konnewitz, heute ebenfalls ab 21 Uhr. Und dann für den heutigen Abend noch ein ganz, ganz kleiner, mehr oder weniger Geheimtipp. Die Linie Tram 9 wird es bald nicht mehr geben. Und heute wird es unter dem Motto Saufen statt Laufen Abschiedsparty für die Linie 9 geben. Also 22.05 Uhr startet der letzte Express gen Mark Leberg über die Linie 9. Macht euch dorthin, 22.05 Uhr am Konnewitzkreuz. Kann man nicht die Wildschweine füttern? So, es geht weiter mit den Tipps für morgen. Morgen in der Pilotenküche in der Spinnereistraße 7, Halle 14, der Spinnerei in der Pilotenküche. Preview 27th Round. Eine Ausstellungseröffnung mit verschiedenen KünstlerInnen um den Spinnereirundgang Winter 2016. Ah, das steht da wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich Winter 2015 zu beenden und abzurunden. Morgen 15 Uhr, Halle 14, Spinnerei. So, für diejenigen, die sich überlegen, eventuell Deutschunterricht für Geflüchtete zu geben, da gibt's morgen ab 11 Uhr in der GKO-Fakultät ein Seminar ab 11 Uhr. Für diejenigen, die ehrenamtliche DeutschlehrerInnen werden wollen. Also, man soll sich da auch anmelden und zwar bei nksnet.org. Für diejenigen, die das interessiert, die sich da gerne noch engagieren wollen, also meldet euch per E-Mail an nksnet.org. Ach nee, Quatsch. Mist. So, nochmal ganz neu. teachers-leipzig@nksnet.org. Das ist richtig. Sonst macht das alles keinen Sinn. Da meldet euch an und morgen ab 11 Uhr geht es los in der GKO-Fakultät Schillerstraße 6. Für morgen Abend zu empfehlen ist noch eine Antirepressions-Soli-Party ab 18 Uhr im Zorro. Die da beginnt 21 Uhr, vorher 18 Uhr gibt es noch einen Vortrag zu der Frage, was tun, wenn es brennt. Und schließlich ist noch zu empfehlen für den Sonntag. Im Very in der Eisenbahnstraße 7, 15 bis 20 Uhr. Blog, Books, Trickfilm-Nachmittag. Also, falls ihr an dem Nachmittag Trickfilme von Erik Johansen, Anna Haifisch, Sarah Bock und Christoph Kuckler und Ines und Kirsten Geißer sehen wollt, also verschiedenen Leipziger Comic-KünstlerInnen, dann schaut doch am Sonntag mal in Barry vorbei in der Eisenbahnstraße 7. Und schließlich noch für den Sonntag eine wichtige, eher gesellschaftsrelevante Veranstaltung, nämlich Tausendmal gegen Orientalismus und Rassismus, antimuslimischer Rassismus in der queeren Szene und darüber hinaus. Wo findet das Ganze statt? Am Sonntag, 19 Uhr, Rosalinde in der Lange Straße 11. So, das war's mit den Veranstaltungstipps. Und hier geht es jetzt weiter noch mit ein bisschen Musik von den spröden Lippen, wie angekündigt. Was hören wir denn jetzt? Ja, das ist ja die einzige Band, die jemals in meinem Wohnzimmer gespielt hat und weil uns auf dem Dachboden Prügel angedroht wurde. Und jetzt hören noch was von der neuen Schallplatte, die heute veröffentlicht wird. Nicht schneller, nur lauter. Und zwar das Lied Magdeburg, wo es darum geht, glaube ich, in Magdeburg zu stranden, weil das Geld alle ist oder so. Hört euch mal an. Ja, das will ja niemand, oder? Wir hören mal rein. Ich würde dich gerne mal wiedersehen und mit dir ins Kino gehen. Deine Füße und die Zehen würde ich gern mal wiedersehen. Ich stehe und ich rauche hier und glaub, ich hol mir doch ein Bier. Warum hab ich nicht mehr dabei? Ich ärgere und ich ärgere mich. Ich schieb die Scheiße vor mir her. Das Personal ist nicht mehr da. Ich fühl mich richtig sicher. Hinter mir, da streiten zwei. Es ist Nacht, es ist halb drei. Wieder weiter mit weiteren Tipps? Nicht mit weiteren Tipps, sondern mit dem ersten Teil eines Interviews, das Radio, das Pi Radio bzw. Radio Obscura bei Pi Radio mit einem Vertreter, nämlich Hendrik Sodenkamp von Haus Bartleby e.V. geführt hat. Haus Bartleby hat herausgegeben das Buch im August 2015. Falls ihr das schon gesehen habt, erschien im Nautilus Verlag Sag alles ab. Bei Sag alles ab, das ist ein Plädoyer für den lebenslangen Generalstreik. Es steht dafür, sich gegen die Arbeit aufzulehnen, nicht arbeiten zu gehen, nichts zu tun, den Müßiggang zu zelebrieren. Und dieses Interview, das hört ihr jetzt gleich. Wie gesagt, mit Hendrik Sodenkamp hat Radio Obscura das durchgeführt und ich habe das gesplittet in zwei Teile und der erste Teil kommt jetzt. Viel Spaß damit. Hallo Hendrik. Guten Abend, ich grüße Sie. Schön, dass du da bist. Eine kurze Einführung zu dir. Du bist auch bei Haus Bartleby mit dabei. Haus Bartleby e.V. ist der Verein, der das Kapitalismus-Tribunal organisiert, auf die Beine stellt. Darum wird es jetzt eine ganze halbe Stunde gehen in dieser Sendung. Das heißt, wir haben einen relativ großen Happen dafür freigeräumt. Genau, vielleicht mal vorweg einfach mal die Frage, wie würdest du Haus Bartleby beschreiben? Es ist ja ein klingender Name. Manche haben vielleicht eine Assoziation zum Namen Bartleby. Worum geht's da eigentlich? Was sind das für Leute und warum gibt's diesen Verein? Ja, das Haus Bartleby ist das Zentrum für Karriereverweigerung, eine linksradikale Lobby, die an einem neuen Verständnis für Arbeit arbeitet. Und da sind ganz unterschiedliche Leute dabei, vom Journalisten zum Arbeiter, vom der Schriftstellerin zum Theaterdramaturgen und momentan besserer Begriff für arbeitslos. Der fällt mir jetzt gerade eben nicht ein. Nicht erwerbstätig? Ja, genau. Möglicherweise. Ja. Ist die Arbeit in diesem Zentrum für Karriereverweigerung karriereförderlich? Ach, das fragen immer die Karrieristen. Nein, es geht uns darum, wir oder haben... Die Zyniker. Oder die Zyniker. Bis jetzt ist es nicht sonderlich förderlich. Uns geht es eben darum, tatsächlich an etwas Sinnvollem tätig zu sein. Und wir glauben auch tatsächlich an Fortschritt und haben alle die Erfahrung gemacht und die Entscheidung getroffen, dass es in der derzeitigen Arbeitswelt und in diesem Karrieresystem nicht möglich ist. Und deswegen haben wir gesagt, I would prefer not to. Und haben uns dann zusammengeschlossen, um tatsächlich sinnvoll tätig zu sein. Seit wann gibt's den Verein bislang? Und wenn du sagst, ihr habt eine Idee von Fortschritt oder ihr glaubt an Fortschritt, teilt ihr eine gemeinsame Idee von Fortschritt oder ist es auch eher ex negativo sozusagen die Fortschrittsidee, die gerade hegemonial ist, die lehnen wir gemeinsam ab, aber dann könnten andere Ideen folgen oder so? Also wir sind ein sehr vielstimmiger Verein freier Menschen, die konkrete Frage. Teilt ihr ein gemeinsames Verständnis von Fortschritt? Also wenn du sagst, ihr glaubt an Fortschritt, kann es ja es gibt ja verschiedene Deutungsweisen davon, was Fortschritt bedeutet, in welche Richtung es geht. Es kann technologisch sein, es kann im Sinne innerhalb eines kapitalistischen Systems sein. Da werden wir ja noch kommen, dass das eben nicht eure Idee ist. Das kann aber eben auch im Sinne von Sozialutopismus und so weiter sein. Aber vieles mehr. Mhm. Und teilt ihr eine Idee, in die sozusagen die Reise geht? Ich hänge mich gerade an diesem Fortschrittsbegriff auf, weil der ja sehr aufgeladen ist. Auch. Da gibt's auch unterschiedliche Ideen, was dieser Fortschritt genau ist, aber ich glaube, eine Grundkonstante ist dabei der Gedanke, dass jetzt sind wir hier in diesem Sender, dann sage ich, die Produktionsmittel oder die Technik so fortgeschritten ist, dass sie ja eigentlich dafür sorgen müsste, dass es allen Menschen gut geben würde und sie wenig arbeiten müssten. Aber das ist ja überhaupt gar nicht das, was wir momentan erleben. Also wir sehen auf der einen Seite, dass eine riesige Zahl an ausgeschlossenen oder überflüssigen Menschen, so werden die betrachtet, hergestellt werden. Und auf der anderen Seite ein wahnsinniges Konkurrenzsystem etabliert wurde, wo es dann auch gar nichts mehr um Inhaltliches geht, sondern nur noch darum geht, den Posten zu behalten oder irgendwann Karriere zu machen. Und der Fortschritt, der mir da auch vorschwebt, wäre zum Beispiel, dass die Jugend Europas, die momentan einfach komplett abgeschrieben wurde, also Jugendarbeitslosigkeit bis zu 50% in manchen Ländern in Europa, dass kann ja gar nicht möglich sein eigentlich. Das ist auf jeden Fall wichtig vorweg zu schicken. Also wir sind in einer Situation, das ist ja auch betont und nochmal wiederholt, dass die Situation aktuell, die Arbeit betrifft oder Arbeitsmarkt und so weiter in Europa, in Deutschland, in vielen anderen Ländern, horrend und schrecklich ist. Das heißt, euer Haus Bartleby, der Verein, ist eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, sich selber sozusagen Freiräume zu schaffen, aber das eben auch zu kollektivieren und möglichst auch über das Kollektiv hinauszutragen. Eine Einspruch? Ich würde dann noch einen Schritt weiter gehen. Also wir sind jetzt momentan an dem Punkt, also der Kapitalismus ist pleite, der Planet ist erschöpft und die Republik bröckelt. Die Frage, die sich ja momentan ganz akut stellt, ist es noch mit der derzeitigen Ökonomie mit einer Reform davon möglich, das zu machen, oder müssen wir eine neue Form von wirtschaftlichen Spielregeln finden, die auch gesamtgesellschaftlich eingesetzt werden müssen? Da würde ich noch über Freiräume hinausgehen. Also das ist schon die Systemfrage, die da gestellt wird. Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal detaillierter stellen, wenn es um das Kapitalismus-Tribunal geht. Ihr habt verschiedene Wege, diesen Systemwechsel anzustreben oder zu diskutieren und so weiter. Ein Weg davon ist auch Publikationstätigkeit. Ich habe hier vor mir ein Band liegen, den ich leider nicht geschafft habe zu lesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich weiß nicht, hast du das komplett gelesen oder ist das eine blöde Frage? Nein, ich habe den komplett gelesen. Ja. Okay, ich sag mal dazu, für alle, die zu Hause sitzen, das Ding heißt Sag alles ab, ist ein Sammelband von Haus Bartleby herausgegeben, dieses Jahr erschienen bei Edition Nautilus, ist auch erschwinglich. Es sind ein paar klingende Namen dabei, die da auch mit publiziert haben. Es sind künstlerische Beiträge, politische Beiträge, essayistische, künstlerische Formen, die vertreten sind. Namen, die vermutlich bekannt sind, sind Deichkind oder Dirk von Lozo ist mit dabei, David Graeber, auch eben das Kapitalismus-Tribunal und du, Henrik, ihr seid mit dabei mit einer Kurzbeschreibung dessen, was das Kapitalismus-Tribunal will und anstrebt. Paar Worte zu dem Buch. In welchem Verhältnis steht es zum Kapitalismus-Tribunal? Inwieweit ist es sowas wie eine Grundschrift für Haus Bartleby vielleicht auch, die mit dem Titel Sag alles ab, das ja auch für dieses I would prefer not to steht, ein Stück weit vielstimmig bündelt, worum es geht? Ja, also das Ziel des Haus Bartleby ist es nicht, eine kohärente Ideologie darzulegen. Also es soll tatsächlich es ist vielstimmig, dieses Buch, und die Lobby soll auch vielstimmig bleiben. Und in diesem Buch gibt es unterschiedlichste Beiträge, zum Beispiel, also wie man I would prefer not to sagen kann, übers Schlafen, über die Ablehnung der vorherrschenden Pädagogik im Moment. Also es ist zwischen praktisch und philosophisch momentan angelegt und eben eine Sache, das Haus Bartleby, die jetzt gerade eben anstand und ansteht. Gibt's noch etwas, was ich nicht am Schirm habe? Also das Buch, das Kapitalismus-Tribunal, was für andere Tätigkeiten finden statt sozusagen, also nicht erwerbstätigkeitsfördernde Tätigkeiten sozusagen? Eine Sache, die wir jetzt auch gerade eben noch planen, ist eine Sommerakademie im kommenden Jahr. Der Zeitpunkt steht jetzt momentan noch nicht genau fest. Es wird in der anderen Welt in Strausberg stattfinden. Freies Gelände von den ehemaligen Betreibern des Freien Neukölln, die uns dahin eingeladen haben. Das ist dann öffentlich für alle Menschen, da wird es Workshop geben, Vorträge. Es gibt auch einen großen Wald, wo man einfach faulenzen kann und nichts tun kann. So, das war schon mal der erste Teil des Interviews mit Henrik Sodenkamp. Zwischendrin gibt's jetzt noch so ein bisschen Musik und da hat der Hilmar wieder was mitgebracht. Ja, wir stellen immer noch das neue Album von Spröde Lippen vor, nicht schneller, nur lauter. Und ja, das ist noch ein Lied jetzt von der neuen Platte, Angeflockt, heißt das. Das war aber auch schon auf einer Single, glaube ich, drauf. Die waren vor einer Weile schon mal auf Tour mit so einer Split-Single. Mit Art Hulk, genau. Eine Split-EP war ja. Das, genau. Da haben sie auch hier gespielt. Sehr gute Live-Band auf jeden Fall. Gut, wir sind angepflockt von den spröden Lippen. Viel Spaß. Das war angepflockt von den sprühen Lippen und hier geht's jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Hendrik Sodenkamp, einem derjenigen von Haus Bartleby, die da dieses Buch Sag alles ab herausgegeben haben. Ja, man kann, glaube ich, beides, das die Veröffentlichung von Haus Bartleby und auch den Tonträger von Spröde Lippen im Buchladen Trift kaufen. Das ist jetzt aber keine Schleichwerbung. Nein, natürlich nicht. Also viel Spaß damit. Haus Bartleby e.V. macht, organisiert, stellt auf die Beine das Kapitalismus-Tribunal. Sag doch mal ein paar einführende Worte zu der Idee als Ganzes. Es klingt ja wirklich sehr groß und es ist tatsächlich auch eine sehr große Angelegenheit vom Setup her, ist mein Eindruck. Was ist sozusagen die Grundintention vom Hintergrund des zuvorgesagten? Warum ein Kapitalismus-Tribunal? Ja, also die Menschen wissen seit 1972, dass die Erde endlich ist und die Ressourcen auch, also seit dem Bericht an den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Und der Ressourcenverbrauch und hat sich seitdem jetzt nicht reduziert, sondern ist rapide angestiegen und jetzt sehen wir uns konfrontiert mit einem riesigen ökologischen Desaster, das auch einhergeht mit einem mit einer sozialen Katastrophe, also beispielsweise die Flüchtlingskrise und wurde auch ausgelöst, indem da in Syrien eine Dürre durch den Klimawandel da war und der den syrischen Bürgerkrieg mit eingeleitet hat. Gleichzeitig sehen wir aber, dass unsere gewählten Repräsentanten seit 1992 gibt es diese Weltklimakonferenzen. Jetzt haben wir dieses Jahr schon wieder einen und die haben bis jetzt einfach überhaupt gar nichts gebracht. Und die Frage, die wir uns da gestellt haben, wie ist es möglich, dass wissenschaftliche Evidenz einfach systematisch ignoriert wurde? Und wieso wurden die Spielregeln der Ökonomie nicht geändert? Und die Frage ist, welche Spielregeln müssen geändert werden? Und ausgehend dann auch darüber hinaus, dass wir momentan in Europa die Verarmung so sehen, dass man es eigentlich nicht mehr übersehen kann. Die Leute, wir seit Jahren einfach Plünderungen, Straßenkämpfe, Ausbrüche von Aggression sehen, und da die Idee davon war das mal zu systematisieren und zu fragen, welche Spielregeln müssen jetzt momentan geändert werden. Und deswegen hatten wir das Kapitalismus-Tribunal jetzt eingesetzt. Das ist ein überpositivistischer Gerichtshof in der Tradition der Nürnberger Prozesse daran kann man es am einfachsten festmachen, oder den Russell-Tribunalen oder den Wilhelmstraßen-Prozessen. Und dabei operieren wir nach der Radbruchschen Formel, die zum ersten Mal bei den Auschwitz-Prozessen angewendet wurde. Und zwar, Gerechtigkeit und Recht unterschiedliche Sachen sind. Und dass das Recht selber zum Unrecht werden kann. Und jetzt kann seit dem 1. Mai diesen Jahres kann jeder lebende Mensch auf den Internetseiten Capitalism Tribunal anklagen, das, was er oder sie aus dem persönlichen Erleben für ein Verbrechen hält. Und die Anklagen werden alle veröffentlicht und gesammelt. Und dann wir haben jetzt 28 Generalfälle angepeilt, gebündelt, oder wird es auch repräsentative Einzelfälle geben, die in der Lage sind, eine Vielzahl von Anklagen abzubilden. Und im kommenden Jahr in Wien sollen dann diese Anklagen alle verhandelt werden, um eben zu fragen, was geht in einer zukünftigen Ökonomie eben nicht mehr. Ich habe vorher schon gesagt, das ist ein großes, komplexes Ding. Wir könnten wahrscheinlich auch 3 Stunden drüber sprechen. Um das Ganze für unsere Zuhörerinnen ein bisschen greifbar zu machen, würde ich mal kurz die neueste Anklage von der Homepage vorlesen, damit irgendwie eine Idee dafür ist. Sehr gerne, die kenne ich noch gar nicht. Ah ja, es ist Nummer 188. Mhm. Ist ISIS auch ein Produkt westlicher Regierungen, Institutionen und Behörden? Ist sozusagen die Überschrift, Name des Angeklagten, die verantwortlichen Regierungen, Institutionen und Behörden. Anklageschrift, der sogenannte Islamische Staat ist zumindest zum Teil ein Produkt westlicher europäischer Regierungen. Das legt der Artikel im Folgenden dar, der auch auf entsprechende Quellen verweist. Das muss vor einem Untersuchungsgericht verhandelt, erforscht und im Fall des Beweises auch verurteilt werden. Als Konsequenz fordere ich die sofortige und restlose Abwicklung der entsprechenden Institutionen und Behörden sowie die vorerst unbegrenzte Inhaftierung der verantwortlichen Regierungsmitglieder. Beweise? Es folgt ein Link zu NTV. Überschrift: USA ließen den IS gewähren. Also sozusagen ein Artikel, der den Konnex herstellt. Mhm. So in dieser Form sieht es also aus. Ich habe mich tatsächlich durchgeklickt durch alle Seiten, das zumindest überflogen. Es liegt nahe, das zu bündeln. Also viel wiederholt sich und doppelt sich, sinnigerweise. Also wir haben verschiedene Medienverlagshäuser, wir haben Politiker, Instanzen wie auch einzelne Namen, den Kapitalismus generell, die Bundesregierung wird öfter genannt, eben vor allem Schwerpunkt auch auf die Legislative, nicht nur Exekutive, also Regierung, dann Banken, relativ wenig überraschenderweise, aber der Zinseszins insgesamt wird genannt, Denkmuster werden genannt, also sowas wie Denkmuster des Profits oder postmodernes Denken mit einem Fragezeichen, Bildungsreformen, FC Bayern München, Frontex, Arbeitsethik sozusagen als moralisches Raster und, was ich auch sehr schön fand, Alle und Niemand. Unter anderem aber auch ein interessanter Punkt, der hier eingebracht wird, sind 3 Fälle, wo tatsächlich auch die Organisatorinnen des Kapitalismus-Tribunals angeklagt werden. Das sind wahrscheinlich auch Fälle, die euch sehr beschäftigt haben oder mehr oder weniger. Oder vielleicht habt ihr sie auch selber eingespeist. Ich weiß es nicht. Wie seid ihr damit umgegangen? Also es geht um unterschiedliche Punkte. Einmal ist es wirklich eine Verteidigung neoliberalen Gedankenguts, würde ich jetzt mal sagen. Einmal geht es um das, es ist zu wenig, wir müssen konkret was tun jetzt und so. Hm. Und der dritte Fall, glaube ich, endlich wieder zweite. Ja, also die da haben wir uns natürlich mit beschäftigt, mit den Anklagen, die da gegen uns eingegangen sind. Ich bin mir, also das steht, also wir werden jetzt in der kommenden Woche am 1. und 2. Dezember eine Konferenz im Haus der Kulturen der Welt haben, wo wir mit Soziologen, Anthropologen, Historikern, aber auch Rechtshistorikerinnen und Rechtsphilosophen oder auch Aktivisten die Prozessordnung, die wir vom Organisationskomitee in Zusammenarbeit mit zum Beispiel Ulrich Kapp-Preuß oder Caroline Terwindt und noch anderen Juristen entworfen haben, also diese Prozessordnung werden wir jetzt im Haus der Kulturen der Welt dann diskutieren, um eben zu relevanten Fällen da kommen zu können und eben auch zu unmittelbar gültigen Urteilen. Das ist das Ziel des Kapitalismus-Tribunals. Ich versuche nochmal so einen Überblick über den Gesamtablauf zu geben, wie es abläuft. Also es gab eben diese einerseits die Sammlung der Anklageschriften online, da kann auch noch eingereicht werden. Tatsächlich bis wann? Ja, der vorläufige Anklageschluss ist jetzt momentan Ende Januar 2016. Das heißt, alle, die zuhören und noch etwas auf der Seele brennen haben, auf capitalismtribunal.org ist es? Ja, genau. Capitalismustribunal.org, capitalismtribunal.org, Tribunal de Capitalisme.org und auf Spanisch, das kann ich leider nicht auch. Aber auch das gibt's. Ihr habt die Seiten gesichert, genau, das ist sozusagen der eine Pfad. Der zweite Pfad waren drei Veranstaltungen im Neuköllner Heimathafen mit thematisch gebündelten Podiumsdiskussionen, wo Themen aus der Ökonomie, aus der Ökologie und aus eben dem Bereich Recht diskutiert wurden. Sind auch alle online einzusehen auf der Vimeo-Seite von Haus Bartleby, ist über Suchmaschinen zu finden und auch sehr spannend in voller Länge, ne, auf einer freien Plattform. Nächster Schritt ist eben derjenige, der gerade läuft. Du hast es schon erwähnt, in Potsdam wurde eben ein Vorschlag erarbeitet für die Prozessordnung, die nächste Woche, auch das nochmal zur Wiederholung, man kann es gerne nochmal sagen, am Mittwoch, 2.12. um 11 Uhr bei freiem Eintritt im HKW, im Haus der Kultur und der Welt hier in Berlin, präsentiert und diskutiert wird. Ich habe es richtig verstanden, hoffentlich. Bei dieser Pressekonferenz werden Beteiligte, also wird unter anderem auch das Kapitalismustribunal und die Prozessordnung vorgestellt, aber auch Forderungen der Beteiligten an die Weltöffentlichkeit und an den parallel stattfindenden COP21-Gipfel gestellt. Okay, COP21, eben Klimagipfel, aktuell in Paris. Wunderschöner Name, COP21. Vor allem aktuell bei schönen Sicherheits- und polizeigesetzlichen Reformen, die durchgeführt werden in verschiedenen Ländern. Genau, und der Gipfel, also nicht der Berliner Gipfel, der nächste Woche ansteht, sondern sozusagen der letzte Teil dieses Kapitalismus-Tribunals soll in Wien stattfinden, nächstes Jahr. In dem Flyer, den ich in der Hand halte, gibt es noch keine konkreten Daten. Wisst ihr schon mehr? Es konkretisiert sich jetzt immer mehr der Anfang Mai heraus. Der Ort wird jetzt wird von der Öffentlichkeit in Wien in Zusammenarbeit mit Lukas Tagwerker und dem ORF herausgefunden. Da können alle Menschen Raumvorschläge geben. Also warum ist dieses Gebäude aus historischen, ästhetischen oder sonstigen Gründen besonders geeignet, ein Kapitalismustribunal auszurichten? Warum ist Wien als Stadt besonders geeignet? Weil der ORF da sitzt oder gibt's andere Gründe? Wien ist geeignet, weil es da eine sehr lebhafte Diskurskultur gibt, eine Stadt in der geografischen Mitte Europas und es ist eben nicht Deutschland. Ein Volksgerichtshof in Deutschland hatte so ein bisschen Geschmäckle. Ja, ich als Österreicher muss leider sagen, es war mal Deutschland. Also es hat auch ein Geschmäckle, aber ich kann den Punkt verstehen, sag ich mal. Okay. Nochmal zurück zur Idee des Kapitalismus-Tribunals. Die Referenz auf den Bericht Die Grenzen des Wachstums, auch so wie du es dargelegt hast, klang stark eben nach einer ökologischen Fundierung. dieser Sache, was es nicht ausschließlich ist. Also aus diesem Bericht, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der Club of Rome ist nicht notwendigerweise ein antikapitalistischer Zusammenschluss von Leuten, oder? Nein, nicht unbedingt. Gibt es die und die Leute. Es gibt einmal Menschen im Club of Rome, die da aus meiner Einschätzung nach aus Prestigegründen drin sind. Und dann gibt es da tatsächlich, also inhaltlich interessierte Menschen, die um das K-Wort und den Kapitalismus nicht mehr herumkommen. Okay, also auch für die selber würdest du sagen, eigentlich eine interessante Debatte, die da geführt wird, oder zumindest für euch wirklich spannende Leute, weil sowas wie über kapitalistische Grenzen hinausdenken auch möglich ist in diesem Kontext. Man muss dazu sagen, der Club of Rome ist einer der Partner des Kapitalismus-Tribunals, deswegen frage ich, weil es bei mir Fragezeichen aufgeworfen hat, das zu sehen. Also Graham Maxton, der Generalsekretär, der bei der dritten Vorverhandlung in Berlin da war, hat auf dem Podium eigentlich die Revolution, also gefordert. Und nicht nur eigentlich, sondern wortwörtlich. In eine bestimmte Richtung dann auch? Oder erstmal nur weg mit dem Kapitalismus, sag alles ab und dann gucken wir weiter? Der Club of Rome hat schon Vorschläge entwickelt, aber das ist jetzt für das Kapitalismus-Tribunal nicht sonderlich wichtig, sondern dem Kapitalismus-Tribunal geht es eben darum, in Ableitung aus diesen in Wien gefällten Urteilen eine neue Erklärung der Menschen- und Zukunftsrechte mit, also eine neue ökonomische Verfassung zu formulieren. Ich würde wirklich gern noch lang weiter diskutieren. Es ist eine sehr, sehr spannende Sache. Ich finde es wirklich interessant. Und wenn ich es nicht interessant finde, würde ich nicht nachfragen. Vielleicht eine letzte Frage, die mit Sicherheit simpler ist, als sie beantwortet werden kann. Was würdest du sagen, ist das Kapitalismus-Tribunal? Ist es ein Kunstprojekt? Ist es politischer Aktivismus? Ist es eine wissenschaftliche Form oder ist es sozusagen eine Rechtsform außerhalb oder neben dem Rechtssystem? Wo ist das einzuordnen? Du selber warst sozusagen oder bist auch, hast eine Theatergeschichte, die du mitbringst, aber ganz viele andere Leute, andere Backgrounds und so weiter. Was ist das? Ich würde sagen, es ist weder reiner Politaktivismus noch ist es Theater. Wobei ich, es ist eine schwierige Frage, weil ich das selber momentan noch nicht beantworten kann. Du darfst also, doch sagen, I would prefer not to, ist okay. Nein, ich finde diese Frage sehr spannend, aber ich kann sie momentan nicht beantworten und ich muss sie momentan auch noch nicht beantworten. Nee, musst du überhaupt nicht. Ich danke dir sehr herzlich, dass du hier bist im Studio. Du bleibst auch noch bis Sendeende. Erstmal machen wir vorher noch eine kurze Pause. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht mit dem Kapitalismus-Tribunal. Auch diejenigen, die nicht in Berlin wohnen, dürfen gern gucken, was da passiert, dürfen sich beteiligen auf der Homepage und so weiter. Und vielleicht sprechen wir ein andermal nochmal drüber und haben ein bisschen mehr Zeit. Danke, Hendrik. Ja, ein kleines technisches Problem. Wir spielen jetzt noch ein Lied von Spröde Lippen nochmal. Eigentlich sollte jetzt passend das Lied Geld kommen, aber stattdessen spielen wir vielleicht einfach, wir probieren es nochmal aus. Geld. Das Problem mit der Mehrlist, ja. dann wir probieren nochmal. Jetzt. Ja, das waren nochmal die spröden Lippen mit dem hervorragenden Lied Geld. Und hier ist nicht die Geldsendung bei Radio Blau, sondern immer noch aktuell, dass sich langsam gegen Ende neigt. Ja, trotzdem geht es um die Probleme, die wir mit der Ökonomie haben. Ganz, ganz genau. Wer hat sie nicht? Ganz genau. Zum Schluss der Sendung möchte ich euch noch auf ein Crowdfunding hinweisen, das jetzt noch 2 Tage läuft. Und zwar von Frofro. Kennt ihr vielleicht der, die das Blog für elektronische Musik aus Leipzig, der auch immer wieder für das Wochenende und teilweise auch für die Woche verschiedene Veranstaltungstipps herausgibt. Alles, was sich so als elektronische Musik und elektronische Tanzmusik bezeichnen lassen kann. Und ja, Frofro macht ein Crowdfunding auf Vision Bakery. Und zwar steuert ihr da einfach an www.visionbakery.com/support-frofro. Ja, worum geht's da eigentlich? Also es geht darum, die redaktionelle Arbeit von Frofro für die nächsten 24 Monate finanziell etwas abzufedern. Momentan ist es noch ehrenamtlich alles. Und ja, sie erhoffen sich auf jeden Fall für die nächsten 24 Monate so ein bisschen was einzuspielen durch das Crowdfunding, was natürlich die redaktionelle Arbeit dort auch noch verbessern kann, das Niveau halten kann, irgendwie so noch mehr recherchierte Geschichten und Gastbeiträge hervorbringen kann und so. Genau, also ja, unterstützt das Crowdfunding von Frofro, wenn ihr diese Seite auch noch gerne weiterhaben wollt und ein bisschen ausgebaut haben wollt. Ja, aktuell geht jetzt zu Ende. Als nächstes kommt ab 20 Uhr kommen die Auwald-Gespräche extra. Eine Special-Sendung scheint es heute zu sein. Mit einem Studiogast, wie ich schon munkeln gehört habe. Und danach geht's weiter mit Persona non grata. Und zum Schluss der aktuellen Sendung hören wir jetzt noch ein kleines Liedchen von den spröden Lippen von dem neuen Album. Was da heißt? Nicht schneller, nur lauter. Und das Lied heißt Einstellungen. Und da wird sie nochmal richtig wütend. Okay, viel Spaß mit Einstellungen.